HR2 Kultur. Archivschätze. Heute geht es um die Geschichte der Frankfurter Zeitung, die vor mehr als 100 Jahren gegründet wurde und die von einem besonders geprägt wurde, von Benno Reifenberg. Ab und zu wanderte er von Kronberg zu Fuß nach Frankfurt in die Redaktion. Benno Reifenberg, geboren 1892, war Journalist, Publizist, Kunstkritiker. 1919 begann er für die Frankfurter Zeitung zu arbeiten. Später wurde er Feuilleton-Redakteur, war Korrespondent in Paris und leitete danach das Ressort Innenpolitik, bis das Blatt im Jahr 1943 von Hitler verboten wurde. Benno Reifenberg wird in dieser Sendung aus dem Jahr 1957 die Geschichte der Frankfurter Zeitung von den 1920er Jahren bis zu ihrem Verbot durch die Nationalsozialisten erzählen. Gestaltet hat diese Sendung der Journalist Georg Dickenberger. Im zweiten Teil hören Sie ein Porträt von Benno Reifenberg aus dem Jahr 1962, verfasst von seiner Kollegin, der Journalistin Margret Bovary. Doch zuerst Benno Reifenberg im Originalton. Es ist nicht unsere Absicht, einen vollständigen Überblick über die Geschichte der Frankfurter Zeitung zu geben. Wir sind hierzu weder berufen noch dazu imstande. Wir wollen vielmehr von einer Zeitung sprechen, die ein ganzes Jahrhundert lang, und wir zitieren das Folgende, den freiheitlich Gesinnten zur Seite stand, dem Unvernünftigen mit Vernunft begegnete, dem Dogmatismus mit Toleranz und die niemals, unter welchen Bedingungen auch, einen Zweifel an der Würde der Humanität zuließ. Wir wollen auch nicht selber von dieser Zeitung erzählen, die wir ja nur als Leser, als Publikum erlebt haben. Das soll einer tun, der hierzu berufener ist. Einer, der von 1924 an der Redaktion der Frankfurter Zeitung angehört hat, Benno Reifenberg. Die Frankfurter Zeitung wurde von Journalisten gemacht, die alle einen hohen geistigen Rang besaßen, auf deren Wort man hörte und die das, was man Journalisten nennt, als ein hohes Amt ansahen. Der Journalist muss den Mut aufbringen, seine Meinung zu sagen. Mut, weil diese Meinung nur etwas wert ist, wenn sie von den Tatsachen ausgeht, auch von den unbequemen. Fakten sind heilig. So ist das von einem Engländer einmal formuliert worden. Das ist die eine Voraussetzung unserer Arbeit. Die andere, man muss im Meinungsstreit dem Gegner anhören können. Die Debatte aber verlangt, dass alle, die sich daran beteiligen, die Freiheit des Debattierens anerkennen. Eine Entscheidung aus Zwang herbeizuführen, ist keine Entscheidung. Wir haben erlebt, dass die Tyrannen die Freiheit, die schließlich ein bloßes Gewährenlassen war, missbraucht haben. Freiheit gehört nur zu den freiheitlich Gesinnten. Die Frankfurter Zeitung ist aus dieser Gesinnung entstanden und dieser Gesinnung wegen schließlich zerstört worden. Aber ich denke, ihr Schicksal ist nicht umsonst gewesen. Wenn ich die Welt versuche zu überblicken, geht es im Grunde um nichts anderes. Das Geist ohne Freiheit nirgendwo weht. Die Frankfurter Zeitung wurde im Jahre 1856 von dem Bankier Leopold Sonnemann gegründet. Sie erschien zuerst als Börsenblatt, dann im gleichen Jahre noch als Frankfurter Handelszeitung. Den Titel Frankfurter Zeitung lasen die Bezieher des Blattes zum ersten Male am 16. November 1866. Das war nach der Rückkehr der Redaktion aus Stuttgart, wohin die Zeitung als Folge der Besetzung Frankfurts durch die Preußen verlegt worden war. Und dieser Titel blieb bis zum Verbot der Zeitung durch den Nationalsozialismus im Jahre 1943. Die Redaktion war in einem Hause der großen Eschenheimer Gasse untergebracht. Es lag gegenüber dem historischen Turn- und Taxischen Palais, von dem nur noch das Portal erhalten ist und hinter dem sich heute das Gebäude des Fernmeldehochhauses erhebt. Das Haus war auch ziemlich alt. Man vermutet, dass die Gäste vom Bundestag dort wie in einem Hotel einquartiert waren. Aber als ich dort arbeitete, da war nicht viel mehr davon zu sehen. Das Zimmer war ganz schmal und mit dem einen Fenster in der Tiefe dunkel. Es gehörte zum Feuilleton einer großen Zeitung, der Frankfurter Zeitung. Und dort habe ich 6 Jahre in der ersten Nachkriegszeit mit meinen Freunden im Feuilleton gearbeitet. Es war dunkel, es war, wenn Sie wollen, unansehnlich. Das war also das Zimmer. Und wenn ich dann in den Gang ging, der war stockdunkel, da musste man um eine Ecke biegen und es öffnete sich etwas wie ein Verlies, aber riesengroß, und das war das Archiv des Handelsteils. Und ein Stockwerk darüber, auch durch Treppen und Treppchen zu erreichen, war das Archiv der Politik. Dieses Archiv war das älteste Zeitungsarchiv in Deutschland und stellte einen unersetzlichen Wert dar. Es war die aus dem Tag gewonnene Geschichte, die ganze Geschichte, nicht nur die Frankfurter, nicht nur die deutsche, die europäische, die Welt, die politische und die Geistesgeschichte und die riesenhaften Bereiche der Wirtschaft. Wir lebten also in solchen schmalen Zimmern, die ganzen Redakteure. Man kann sagen, es war etwas wie Mönchszellen, denn es bestand das Mobiliar aus dem Schreibtisch, aus einem Tisch für die Ablage und einem Stuhl und, wenn es hochkam, aus einem zweiten Stuhl für den Besucher. Man nennt sowas spartanisch, obwohl wir gar nicht spartanisch-preußisch gesinnt waren. Neben mir hauste der alte Geck. Der alte Geck, so wurde er genannt, obwohl er noch gar nicht alt wirkte, galt als einer der fähigsten Feuilletonisten. Er war ein Meister der kleinen Form und er verstand sein Handwerk ganz und gar. Das Handwerk besteht darin, wenn ein Manuskript auf den Tisch kommt, sich das anzusehen und nach 1, 2 Sätzen zu sagen, da ist etwas dran oder da ist nichts dran. Denn das kann man. Er war außerordentlich witzig, beobachtete, hatte reizende Formen. Zum Beispiel war berühmt, dass wenn Besucher zu lange blieben, er sich höflich ihm gegenüber verneigte und sagte, ich sehe, Ihre Zeit ist gemessen, Aufstand, und dem Mann auf diese Weise bedeutete, es sei jetzt wirklich an ihm abzubrechen. Und die Unterredungen von Geck, wenn wir morgens zusammenkamen, dann sagte er, nun, lieber Freund, wollen wir doch die Weltgeschichte ordnen. Das bestand aber darin, dass wir also prüften, ob da ein Gedicht gut war oder nicht. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie einfallsreich er war. Wir hatten einen politischen Korrespondenten in Dänemark, der hieß Ky, K-Y. Und dieser Mann ließ es an Eifer für die Zeitung fehlen. Es kam wochenlang, monatelang nichts. Und die Redaktion, die etwas zögerte, einem Menschen da so ohne weiteres einen Mahnbrief zu schreiben, bat also Herrn Geck in freundlicher Weise, das nach Dänemark zu tun. Und da schrieb er den Brief, der in der Journalistik berühmt geworden ist. Lieber Herr Ky, etwas ist faul im Staate Dänemark und das sind Sie. Gruß, Geck. Also so war er. Benno Reifenberg nun, unser Erzähler, kam nach dem Ersten Weltkrieg zur Frankfurter Zeitung. Es waren, wie gemeinhin nach Kriegen, keine sorglosen Jahre. Es war nicht nur heiter, wie es damals zuging. Sie müssen bedenken, das war also nach 1918, das war die erste Nachkriegszeit, das war die Niederlage und das war vor allen Dingen der schreckliche Streit um die Niederlage. Es war damals so, dass eine gefährliche Art der Geschichtsbetrachtung einsetzte, die man die Dolchstoßlüge nannte. Und das hieß, das Heer habe von Verrätern schwach geworden, die Schuld an der Niederlage. Das war ein offenbares Unrecht und ein großes Unglück, denn aus diesem Hader ist letzten Endes die schreckliche Zeit des Nationalsozialismus herzuleiten, die ja, der ja selbst diese Dolchstoßlüge sich zu eigen machte. Wir hatten das Gefühl, der Krieg ist vorbei, es beginnt eine neue Zeit und man muss alles besser machen, damit diese Furchtbarkeiten nicht wiederkommen. Das erzähle ich jetzt, nachdem wir mittlerweile einen zweiten Krieg erlebt haben. Trotzdem war das nicht falsch, was wir dachten, und zwar auch im Feuilleton. Das Feuilleton der Frankfurter Zeitung setzte sich zur Aufgabe, zu zeigen, wie es aussieht in Deutschland nach diesem Krieg und das zu beschreiben. Also im Grunde nicht, was man Belletristik nennt, schöne Literatur, sondern, also heute nennen sie das Reportage, Berichte, man schickt gut schreibende Menschen, gut beobachtende Menschen hinaus und lässt sie erzählen. Diese Reportagen haben eine bedeutende Rolle in dem Feuilleton gespielt. Und ich darf wohl sagen, neben den Romanen haben sie den Charakter des Feuilletons der Frankfurter Zeitung in den 20er Jahren bestimmt. Auch die von der Frankfurter Zeitung veröffentlichten Romane wurden in der Absicht ausgewählt, in die Zeit hineinzuwirken. Und mancher Autor, der hier in dieser Zeitung oft zum ersten Male zu Wort kam, ist nachmals bekannt oder sogar berühmt geworden. Hier erschienen zum Beispiel Ludwig Renz' Krieg, Döblins Berlin-Alexanderplatz oder Hemingways Roman vom italienischen Kriegsschauplatz In einem anderen Land, um nur einige zu nennen. Damals hat, das muss ich noch einschalten, der Verlag der Frankfurter Zeitung sich entschlossen, die Romane, die das Feuilleton brachte, in dem eigenen Buchverlag herauszugeben. Früher hatten wir das nicht getan. Und also wurde der Krieg als Buch verkauft, hatte eine Riesenauflage. Und da ist es doch interessant zu wissen, dass eine Liste kam von Herrn Ludwig Renn, das war das Pseudonym für Fied von Golsenau, auf die er verzeichnete die Menschen, an die das Honorar verteilt werden sollte. Das war so ein Roman, den wir veröffentlichten. Oder eines Tages kam dunkelbärtig, etwas düster, Wilhelm Schäfer auf die Zeitung und brachte ein Konvolut. Und das war der Hauptmann von Köpenick, der bei uns veröffentlicht worden ist. Und nachdem Herr Zuckmeier ja sein Drama schrieb und auch den Film gemacht hat. Eine ganz tiefgründige Untersuchung, wie so ein Ereignis, über das wir ja lachen mussten, natürlich, möglich war, nämlich diese blinde Gehorsamslust, die uns in manchem ein Unglück bedeutet hat. Ja, wir haben dann einen Roman gebracht aus dem Amerikanischen von einem Schriftsteller, der heute sehr berühmt ist, Hemingway. Der hieß Farewell to Arms, das heißt Lebt wohl, ihr Waffen, und erschien unter einem anderen Titel später In einem anderen Land. Das war auch aus dem Krieg, von der italienischen Seite her. Und dieser Roman hat ein außerordentliches Aufsehen erregt. Und Hemingway selbst hat später einmal erklärt, dass diese Publikation in der Frankfurter Zeitung ihm zu seinem Ruhm verholfen hat. Denn durch die Übersetzung und das Aufsehen der Übersetzung war die Wirkung in Amerika groß. Ich könnte noch Alfred Döblin nennen, der eines Tages erscheint, sehr ruhig, sehr bescheiden und einen großen Roman uns übergibt. Alexanderplatz, der das Berlin, die Verwüstung, die innere Verwüstung des Berlins, wo die Arbeitslosigkeit beginnt, geschildert hat und in vielen Kreisen aufwühlend gewirkt hat. Das waren also Reportagen, das waren Romane, mit denen wir vom Feuilleton aus zu wirken versucht haben. Und natürlich die traditionellen, die überlieferten Formen des Feuilletons mussten wir auch pflegen. Das ist also die Kritik, die Theaterkritik, die Musikkritik, Filmkritik, die ja dann immer wichtiger wurde. Im Anfang haben wir noch gezögert, Filme zu besprechen. Und die Kunstkritik. So viel vom Feuilleton, das im Laufe der Zeit, so sagt Reifenberg, einen immer polemischeren Charakter annahm, ja annehmen musste, je mehr die Redaktion den Nationalsozialismus und damit den Ungeist heraufdämmern sah. Das Feuilleton, das schärfer akzentuiert wurde und das ergänzte, was in der übrigen Zeitung aus Politik und Wirtschaft berichtet und kommentiert wurde. Ja, die übrige Zeitung, der Tenor der Zeitung, der in der Redaktionskonferenz immer wieder neu erarbeitet werden musste. Benno Reifenberg erzählte uns von dieser Redaktionskonferenz. Nun, ich habe von den Zellen gesprochen, in denen wir hausten im Feuilleton. Die gleichen Zellen waren in der Redaktion der Politik. Auf einem ganz langen Gang mündeten sie, alles so schmale Stuben, und ab und zu verließ man die Stube und ging mit den Kollegen von nebenan in Gruppen auf dem Gang und besprach die Ereignisse, an denen es ja in den Jahren nicht gefehlt hat. Ein Gong ertönte und dann versammelte man sich im Konferenzzimmer. Das war morgens früh um 8 Uhr. Nun muss ich erzählen, dass die erste Ausgabe des Tages, paradoxerweise das Abendblatt hieß, erschien aber schon zwischen 12 und 1 und die Stelle war, wo der Leitartikel erschien, der bestimmende Artikel des Tages, der also in der Zeit von 8 bis 10 geschrieben werden musste, nach der Konferenz. Es war dann manchmal nur eine Stunde oder eine halbe Stunde übrig zu formulieren und diese Anstrengung war nicht einfach. Die Konferenz Ihnen zu beschreiben, ist eigentlich das Wichtigste, was ich Ihnen sagen könnte. Denn dort versammelten sich also, sagen wir, durchschnittlich an der Konferenz, der Hauptkonferenz, 25 bis 30 Leute. Sie wurde geführt in der Zeit, von der ich jetzt spreche, den 20er Jahren, von einem Enkel von Leopold Sonnemann, von dem Begründer der Frankfurter Zeitung, Heinrich Simon, der die Konferenz leitete, die Themen anschlug, aber niemals selbst mit seiner Stimme den Ausschlag gab. Vielmehr beriet die Versammlung nach Art eines Parlaments. Es wurde also überlegt, was ist heute das Wichtigste, was behandelt werden muss. Die einzelnen Leiter der Ressorts, unzählige Ressorts, der Innenpolitik, der Sozialpolitik, der Wirtschaftspolitik, die Außenpolitik aufgeteilt nach angelsächsischer Welt, französischer Welt, asiatischer, amerikanischer, waren immer Referenten da. Die schlugen also vor, dann einigte man sich auf ein Thema, was behandelt werden musste. Und dann hatte der Betreffende, der für dieses Ressort verantwortlich war, zu sagen, ob und wie er darüber schreiben wollte. Da gab es Diskussionen in der Innenpolitik, zumal, als sie so stürmisch wurde, seit 1925, wo man eine neue, gefährliche Entwicklung kommen sah. Und dann wurde so verfahren, wenn der Betreffende, dem eigentlich vom Ressort her das Thema zufiel, im Widerspruch mit seiner Meinung gegenüber den anderen Herren stand, ausgesprochen allein, dann gab er seinem Korreferenten das Thema zur Behandlung ab. Dabei hatten wir die Einrichtung, keine Äußerung der Zeitung, die eine Meinung darstellt, also nicht einen Bericht, eine Nachricht, sondern was man Opinion nennt, meinungsbildende Artikel. Kein solcher Artikel wurde veröffentlicht, ohne dass er nicht von einem Herrn gegengelesen wurde. Also es wurde abgewogen. Und dieses Abwägen, machen wir das Richtige, ist das zu verantworten, was wir sagen, ist vielleicht die entscheidende Kraft, die in der Zeitung gelegen hat. Man kann sagen, an diesem Konferenztisch gab es eine linke oder eine rechte. Es gab wirtschaftlich interessierte, radikalere Leute, es gab konservative Leute. Aber es war eben die richtige parlamentarische Funktion. Meinungen stießen aufeinander, man überlegte das Für und Wider. Und der Leitartikel war wirklich das Fazit der Meinung einer Gruppe von Menschen. Und so müssen Sie verstehen, dass der Leitartikel nicht von einem Namen gezeichnet wurde als Autor, sondern ohne Namen anonym erschien. Nicht wie so manche törichte Behauptungen meinen, weil der Betreffende sich gescheut habe, seinen Namen zu geben. Nein, weil diese Äußerung die allgemein verbindliche der Redaktion war. Diese Redaktion sah das, was kam. Die 20er Jahre, die Zeit der Weimarer Republik, ging zu Ende. Und es kam das Jahr 1933. Ich will Ihnen sagen, um was es dann ging. 1933, damals, das nannte man die Machtergreifung, kamen ja Nationalsozialisten in unser Haus, die Redaktion, stürmten die Treppen herauf und zogen die nationalsozialistische Fahne auf unserem Dach hoch, die Redakteure dann wenige Stunden später wieder herunternahmen. Ich war in diesem Augenblick nicht im Haus. Als ich dann am Nachmittag in mein Büro ging, lag ein aufgeschlagener Mein Kampfband auf meinem Tisch und ein Dolch, ein harmloser Dolch, den ein Freund mir mal aus Afrika mitgebracht hatte, war vor diesem Mein Kampf in die Tischplatte gestoßen. Nun, das klingt fast heiter, aber wenige Tage darauf kam der Oberfaktor, ein rührender, menschlicher Mensch, totenbleich in mein Zimmer gelaufen. Ich sollte herauskommen und sehen. Da lief eben mit erhobenen Händen durch die große Eschersheimer Gasse zusammengetriebene Juden, die in die Festhalle getrieben wurden zu einer ersten nationalsozialistischen Razzia. Und der Anblick war eben so, dass man spürte, das Blut musste einem zum Herzen gerinnen. Also damals fing diese Zeit an und es war die große Frage, sollte die Frankfurter Zeitung weitermachen. Es hatte ein Beispiel in der Geschichte gegeben. Sie wissen, als die Preußen kamen, zogen Redaktion, ein Teil der Redaktion aus Frankfurt aus mit Sonnemann nach Stuttgart und hat von da aus zunächst noch die antipreußische Position verteidigt. Nun, man ist sehr schnell 1969 schon wieder zurückgegangen. Und die Frage lag nahe, soll man jetzt wieder ausziehen vor dem Feind, der im Widerstreit steht zu dem, was man glaubte und was man wollte politisch, oder sollte man bleiben? Man hätte aber nur außerhalb der deutschen Grenzen ziehen können. Nach Stuttgart hieß, sagen wir mal, nach Basel ziehen. Die Redaktion hat lange erwogen. Die beiden Enkel Sonnemanns, Heinrich Simon und Kurt Simon, haben mitberaten. Und wir haben den Entschluss gefasst, zu bleiben. Wir hatten gar keine Illusion. Wir wussten, jetzt verliert man die Freiheit des Sagens. Und es war ein Entschluss, der uns umso härter ankam, als wir wussten, dass unsere jüdischen Kollegen das Gremium verlassen würden. So haben wir also versucht, in einem Reich, in dem es keine Freiheit mehr gab, in dem die Freiheit der Meinung als eine Gefahr galt, die Meinung wurde fabriziert von Pressekonferenzen in Berlin und so fort, in einem solchen Reich den Gedanken einer freien Zeitung, einer liberalen Zeitung, solange es ging, vor der Öffentlichkeit weiter zu verwirklichen und deutlich zu machen, dass in dieser Zeitung nicht nachgegeben wurde dem allgemeinen Unheil eines mechanischen Denkens, denn schließlich ist ein so kommandierter Staat mechanisch. Wir brachten zum Beispiel eine Nachricht, mit der wir absolut nicht einverstanden waren, die offizielle der deutschen Presseagentur, in Anführungsstriche, dann machten wir ein Sternchen und fügten dann unsere Interpretation der Nachricht in unsere Fassung bei. Wir brachten Nachrichten, die kommandiert waren auf der ersten Seite, in einem kleineren Druck auf der zweiten Seite. Es sind wenn Sie wollen, Schliche. Und von heute aus gesehen meinen Sie vielleicht, das seien kleinliche Dinge gewesen. Es waren große Realitäten. Die Menschen, die uns lasen, haben verstanden, es ist da noch eine Gruppe am Reden, am Wort, die, ich will nicht sagen Widerstand leisten, denn der Widerstand, das war ja der Geheime, mit dem diese Zeitung nichts zu tun haben konnte, denn sie war ja öffentlich. Aber indem diese Zeitung ihre Position, die unveränderte Position, aufrecht erhielt. In einer Sturmflut eine Insel, die kleiner wird, wenn Sie wollen. Man kann auch noch einen gröberen Vergleich brauchen. Man hatte die Schlinge um den Hals und die Schlinge zog sich immer mehr zu. Aber sehen Sie, als wir dann auf Befehl Hitlers geschlossen wurden, war es doch so bei den Einsichtigen in Deutschland, als sei in einem dunklen Raum die letzte Kerze ausgeblasen. Und ich sage das nicht nur so her, weil mir das passt, sondern wir haben konkrete Beweise. Wir haben nämlich, als die Zeitung verkündete, dass nun mit dem Ende August 1943 es keine Frankfurter Zeitung mehr geben würde, eine ganze Reihe, ich darf sagen, mehrere Tausende von Briefen bekommen von Leuten, die sich nicht gescheut haben, ihren Namen darunter zu setzen und ihr Bedauern auszusprechen, dass diese Zeitung nicht mehr war. Und wir, die wir 1933 mit schwerem Herzen die Zeitung fortführten, hätten nicht geglaubt, dass so viele Stimmen uns noch ihr Einverständnis geben würden. Um es noch einmal festzuhalten, die Frankfurter Zeitung stellte ihr Erscheinen ein, musste ihr Erscheinen einstellen auf Befehl der Reichsregierung, auf Befehl Adolf Hitlers am 31. August des Jahres 1943. Das Dritte Reich hat also die Frankfurter Zeitung ausgelöscht, zerstört, Archiv vernichtet, Redakteure sind in alle Welt zerstreut worden. Wir durften nicht zusammenkommen nebenbei, wir mussten uns zerstreuen, behielten aber natürlich einen geheimen Kontakt. Aber der Gedanke, der in der Frankfurter Zeitung steckt, der ihr zugrunde liegt, der Gedanke, mit dem Sonnemann sie gegründet hat, er hat sie nämlich gegründet, um einem öffentlichen Übel zu steuern, das er am Aktienmarkt entdeckt hat. Dieser Gedanke, auszusprechen, was ist, auszusprechen, was nicht sein sollte, die Freiheit der Meinungsäußerung ist nicht zerstört worden. Man kann beinahe sagen, wenn Sie heute die deutschen Zeitungen lesen, ist dieser Gedanke fast selbstverständlich. Nun ist das so, wenn man krank ist, dann weiß man erst, was Gesundheit wert ist. Wenn man aber gesund ist, dann ahnt man nicht, wo Krankheiten stecken können. Das ist auch gut zum Leben. Aber in geistigen Dingen sollte man im Auge behalten, wo Gefahren sind, wo das Ungeistige sich rührt. Benno Reifenberg im Jahr 1957. Jetzt hören Sie ein Porträt von Benno Reifenberg. Geschrieben hat den Text die Journalistin Margret Boveri im Jahr 1962. Aus diesem Jahr stammt auch die Aufnahme. Es spricht Marianne Kehlau. Es gibt wohl wenige Menschen, die ihre Stadt so geliebt, so genau gekannt und so oft und so schön beschrieben haben, wie Benno Reifenberg seine Stadt Frankfurt am Main. Im Frühsommer 1942 hatte ich das Glück, von ihm 2 Tage lang in Frankfurt herumgeführt zu werden. Im Haus am Hirschgraben saßen damals junge Leute von der Kunstschule und zeichneten nach den Angaben von Ernst Beutler alle Einzelheiten des alten Baus, jede Türklinke und jedes Fensterprofil, die Goethe noch berührt hat. Reifenberg selbst hatte sich mit Dolf Sternberger und dem Fotografen Paul Wolf die Aufgabe gestellt, das Frankfurt seiner Tage für die Nachwelt zu erhalten. Es kam ihm nicht so sehr aufs Mittelalter an. Die Umrisse des Römers waren ja schon oft genug festgehalten worden. Seine besondere Liebe war das 19. Jahrhundert, die spätklassizistische, die eigentliche bürgerliche Epoche. der Zusammenklang der Töne an den cremefarbig gestrichenen Wohnhäusern mit dem Grau der Schieferdächer und dem Grün der geräumigen Gärten, die einfache Fassade von Schopenhauers Haus auf der schönen Aussicht, die Einzigartigkeit des Zusammenlebens der Stadt mit dem Fluss, an den sie sich anschmiegt. Viele Jahre später hat er die Nacht beschrieben, die das alles wegriss, seinen morgendlichen Gang durch den Palmengarten, an Toten vorbei, zu Wolfs Haus, das vollkommen weggewischt war, in dessen Keller er den Gehilfen über dem Rotwein fand, aber auch die Kartons mit den singulären Aufnahmen. Um die Mittagszeit verließen wir Frankfurt. Auf dem Wägelchen mit Kleidern lag verschnürt in meiner Aktenmappe das Filmbündel. Um 3 Uhr passierten wir die westlichste Brücke und nahmen einen letzten Blick auf die brennende Stadt. Der Dom in den Schwaden verschwand und tauchte mit leergebranntem Dach auf, wie in einem Riesenkampf. Ich hatte das Gefühl, die Penaten, die Hausgötter, zu retten. Die Stadt hat Reifenberg mehr zu danken als die 400 Aufnahmen ihrer Bauten vor der Zerstörung. Dass die Ruine der Oper nicht abgerissen wurde, sondern in einem Konzertbau weiterleben wird, dass der Bahnhof in seiner ursprünglichen Form erhalten bleibt, das sind Dinge, die vielleicht erst die Nachgeborenen richtig würdigen werden. Die heutigen verachten in Bausch und Bogen, was aus der Gründerzeit stammt, auch wenn es noch anständige Proportionen hat. Reifenberg sagt dazu: Mir kommt das so vor, als wollte man sich seiner Eltern und Großeltern schämen. Es ist merkwürdig, sich klarzumachen, dass er in der Stadt, die er seine Vaterstadt nennt, gar nicht zur Welt gekommen ist. Erst als er 3 Jahre alt war, zogen seine Eltern in ein Haus an den Friedberger Anlagen. Aber die Eltern und mit ihnen der Erstgeborene kamen von weit her, von Java, wo der Vater eine junge Holländerin kennengelernt und geheiratet hatte. So mag die eigentliche Geburtsstadt Oberkassel am Rhein wie eine Station auf Reifenbergs Weg ins Leben gelten. Der offene Sinn für die weite Welt hat seinen Ursprung in der unbewussten Erinnerung an die indonesische Inselwelt, die er so intensiv zu schildern wusste, dass seine Leser überzeugt waren, er habe sie mit eigenen Augen gesehen. Die hellen Augen, die Fähigkeit, die Menschen anzusehen und in ihrem Wesen zu erkennen, die Dinge in ihrem eigentlichen Glanz und in allen wechselnden Farbtönen zu schauen, das ist es, was Reifenberg so eng und so freudig mit der Welt verbindet. Dazu tritt die dichterische Gabe, sich das menschliche Geschehen inmitten der Dinge vorzustellen. Es ist ein sinnliches Sich-Vorstellen. Und vom Nicht-Vorstellbaren, vom nur Erdachten, Abstrakten oder Ergrübelten will er nicht viel hören. Ich weiß, dass die Erde eine Kugel ist, aber ich fasse diese Kugel nicht. Ich will über die Fläche zum Horizont gehen können, ohne über die Abstraktion der Kugel nachdenken zu müssen. Und so ist er der große Fußgänger in alle Richtungen der Windrose, im erfühlten Übergang von einem Klima ins andere, stunden- und kilometerlang gelaufen, auf Feldwegen, die ihm neue Landstriche erschlossen, und auf Steinstraßen vom Zentrum der Großstädte in ihr Hinterland, um zu erkennen, wie eine jede Stadt aus ihrer Landschaft herauswächst. Der Raum, in dem sich seine Vorstellungsgabe bewegt, ist unbegrenzt. Im Taunus auf dem Altkönig mit seinen vorrömischen Ringwällen und dem Blick in die blaue Main- und Rheinebene stellt er sich vor, wie das war, als die Kelten, von den eindringenden Germanen verdrängt, hier oben um ihr Leben kämpften. In den frühen Tagen der Raumschifffahrt beschreibt er Titows Sehnsucht nach dem heimatlichen Gelb der Steppe aus dem zauberhaften Dunkelblau des Weltraums heraus überzeugender als einer der 4 zurückgekehrten Raumfahrer. Im Haus am Hirschgraben versucht er sich die Situation vorzustellen. Wie der Blick aus der Studierstube auf das Dach vom Ochsenstein fällt und der regennasse Schiefer schwarz und glänzend plötzlich den Schein vom Westen spiegelt. Wie darauf der junge Mensch zur Tür springt, sie aufreißt und das goldene Licht ihn trifft, schräg durch die kleingeteilten Fenster, ein so riesenhaftes Phänomen. Dem Westen fühlt er sich mit allen Fasern seines Wesens zugehörig. Er hat den Sonnenuntergang mit Bewusstsein früher erlebt als den Aufgang. Es hat ihn nicht zum Ursprung des Mains, sondern zu dessen Einmündung gezogen. Nicht nach Hanau, sondern nach Mainz, das ihm in währendem abendlichen Gold schimmerte. Auch im Ersten Weltkrieg waren es, obwohl er zum Schluss zwischen Minsk und Pinsk lag, die Jahre im Westen, in der Champagne und am Chemin des Dames, die ihm als unvergessliches Erlebnis eingeprägt blieben. Das deutsch-französische Grenzland, diese klassische Szenerie des abendländischen Geschicks, das Doppelseitige im Gegenüber des Schwarzwalds und der fernen blauen Linie der Vogesen, das ihn gegen Ende des Zweiten Weltkriegs erneut bewegte, dazu die Freundschaft mit René Schickele, dem Elsässer, der für Frankreich optierte und in Deutschland seine Bücher schrieb. Sie haben auch im Politischen seinen Zug zum Westen bestätigt. Zur französischen Welt, die er als Korrespondent in Paris Anfang der 30er Jahre genoss und als leidenschaftlicher Liebhaber der französischen Impressionisten immer vor Augen hatte, öffnete sich ihm nach dem Zweiten Weltkrieg auch die angelsächsische. In Wilton Park, in den politischen Gesprächen von Königswinter, am Wohnsitz seines Sohnes, des Washingtoner Korrespondenten der FAZ. Er hat gar nicht daran gedacht, Journalist zu werden, bis er es sozusagen unversehens war. Malen, Zeichnen, Archäologie, Kunstgeschichte, er studierte bis 1914 in Genf, München und Berlin, schien der gegebene Weg für diesen Augenmenschen. Von der Kindheit schreibt er als von einem unbewusst träumenden Dasein. Die werdende industrielle Großstadt Frankfurt warf nur selten einen jähen Widerschein von draußen in die gartenhaft dämmernde Frühe dieser Jugend. Es war, wie wenn ein Vorhang zerriss. Drohend standen dahinter die Fragen der Gesellschaftsordnung aufgereckt. Benno Reifenberg schrak vor ihnen als vor dem völlig Fremden zurück. Der Krieg und das Zusammengehen des Einzelgängers mit ihm bis dahin unbekannten Schichten seiner Landsleute gaben ihm einen neuen sozialen Aspekt. Sie haben bewirkt, dass er die Niederlage wohl als großes Unglück, aber nicht als Schmach empfand. Und mit einem großen Teil seiner Generation glaubte, es beginne mit dieser Niederlage und der ihr entspringenden Selbstbesinnung ein vernünftiges Zeitalter. An seiner Gestaltung wollte er mitwirken. Wenn der Westen sein Lebenselement war, so hat ihm doch der Osten die Frau geschenkt. Maryla von Masurkiewicz, eine künstlerisch und sprachlich hochbegabte junge Polin, war in München seine Studiengenossin gewesen. Ende 1918, nach der Heirat, planten die beiden, bei der Reform des Anschauungsunterrichts an den Frankfurter Volksschulen mitzuwirken. Stattdessen führten einige Kunstkritiken dazu, dass Heinrich Simon dem jungen Reifenberg auf Anraten des erfahrenen Freundes Hausenstein die Kunstkritik an der Frankfurter Zeitung übertrug. 1924 übernahm der 32-Jährige die Leitung der Feuilleton-Redaktion. Ein ungemeiner europäischer Optimismus erfüllte damals die jungen Gemüter. Karl Zuckmayer hat vom Exil aus die Stimmung in seinem schönen Nachruf auf Carlo Mierendorf beschrieben. Reifenberg und seine Mitarbeiter befanden sich mitten im bewegten Strom. Das Feuilleton war zum Experimentierfeld einer literarischen Avantgarde geworden, von einer Radikalität, wie sie die liberale Zeitung vorher nicht gekannt hatte. Das neue Bauen, das neue Drama, die neue Prosa, die Namen, die uns heute als Vertreter der goldenen 20er Jahre gelten, Unruh, Brecht, Weil, Piscator, Döblin, viele von ihnen wurden durch Reifenberg der Öffentlichkeit vorgestellt. Ludwig Renz, Krieg, erschien im Romanteil. Junge, unbekannte Frauen gaben in ihren Lebensberichten erschreckenden Einblick in Probleme, die bis dahin als Tabu galten. Reifenberg war mit Georg Zwarzenski und Richard Wilhelm unter den Alten, mit Max Beckmann und Ernst May unter den revolutionären Köpfen Frankfurts befreundet. In späterer, ernüchterter Zeit hat er erklärt: Wir untersuchten resolut die Nachkriegszustände und waren des festen Glaubens, durch die Literatur der Politik unseren besten Dienst zu erweisen. Er fühlte sich schon im Feuilleton politisch verantwortlich, was nicht hinderte, dass der untere Stock in der Eschenheimer Straße gelegentlich mit einer gewissen Herablassung auf die Real- und Machtpolitik im oberen Stock blickte, wie es ja auch umgekehrt immer Menschen gab, die Reifenberg den wahren Sinn für Politik absprachen. Sie nannten ihn einen Dichter. Wenn man im Wort Dichten das Verdichten, das Intensivieren, das Herausarbeiten währender Wahrheiten versteht, dann hatten sie recht. Wie Reifenberg die Aufgabe des politischen Journalisten sah, hat er in seiner Grabrede auf den langjährigen Außenpolitiker der Zeitung gesagt. Immer von neuem prüfen, ob nicht hinter den 1000 Zufällen eine Notwendigkeit herauszufinden wäre. Beobachten, die Tatsachen klar erkennen und versuchen, ihren Sinn zu verstehen. Da haben Sie in einem Satz die Bemühungen eines Geistes wie Schotthöfer. 1930 wechselte er als Korrespondent in Paris zur Politik über, kehrte 32 ins Zentrum der Redaktion in Frankfurt zurück und war ab 1933 als geistiger Erbe Heinz Simons die Seele der Zeitung. Er selbst spricht von Teilnahme an der Liquidation der Weimarer Republik und unterschlägt mit diesem Wort, was bis 1943 geleistet wurde im Versuch, liberale Traditionen fortzuführen, offiziell verbotene Wahrheiten auf Umwegen kenntlich zu machen, Informationen aus der großen Welt an den eingeschlossenen deutschen Leser zu bringen und die Spalten der Zeitung für eine natürliche, unverdorbene Sprache offen zu halten. Ich erinnere mich an drei aufeinanderfolgende Artikel Rudolf Kassners über die Wende zum 19. Jahrhundert, in der Stendhal, Napoleon, Beethoven mir in völlig neuem Licht erschienen. Ich verstand längst nicht alles, aber es war wie ein Wetterleuchten, dessen Blitze bis in unsere Tage reichten. Reifenberg erzählte mir, er habe nur mit Mühe den Abdruck der Artikel gegen die Mehrzahl der Kollegen durchgesetzt, die sie unverständlich fanden. Er wollte im verengerten Raum des Dritten Reiches geistige Dimensionen aufscheinen lassen. Aus den vielen aufregenden und bedrückenden Geschehnissen jener Jahre möchte ich nur eine Episode herausgreifen, weil sie mir ebenso für den Geist Reifenbergs wie für die Beschränktheit des Regimes zu zeugen scheint. Reifenberg hatte erfahren, dass Van Goghs Bildnis des Dr. Gachet aus dem Städel entfernt worden sei. Er beschrieb in einer Glosse auf der berühmten dritten Seite der Zeitung das Bild und das Verhältnis zwischen dem Nervenarzt und dem Maler, der nicht lange vor seinem Tod bei Gachet Heilung gesucht hatte. Kein Wort von Politik, kein Wort über das Verschwinden des Bildes aus dem Museum. Wir zitieren die letzten Sätze, um Ihnen einen Begriff davon zu geben, wie Reifenberg ein Kunstwerk darstellen kann und was den Nationalsozialisten übrigens mit Recht als aufrührerisch erschien. Der Arzt hat einen blauen Rock an, und den Hintergrund weben schwere Streifen von Blau, ein Höhenzug oder ein Traum von einer Wand. Durch die blauen Flächen sind hellere Töne gewirkt. Sie eilen und jagen einander, und trotzdem waltet über dem Ganzen Stille. Zuweilen, etwa in dem Handgelenk der Rechten, wird die Stille zur Müdigkeit. Es ist nicht die Müdigkeit nach Arbeit, es ist etwas von einer müden Erkenntnis, wie nach vielem Grübeln zustande gekommen. Aber alle Linien und Farben führen zu dem Gesicht. In einer unbegreiflichen Verwandlung entsteht dort aus rostroten und hellgrünen Tönen das Antlitz eines Mannes, der die Sonne nicht gemieden hat, in dessen Züge aber der Geist Schatten eingrub und die Haut spannte. Das Staunen ist übrigens geblieben und steht als fester Bogen in den Lidern. Die Augen schauen geradeaus, über den Maler hinweg und weiter. Sie herrschen über aller Bewegung, die das Bild erregt. Diese beiden Augen sind tief und zugleich durchsichtig wie ein See. Von ihnen geht die Ruhe eines noblen Menschen aus. Van Gogh hat in eben jenem Brief an Gauguin den Dr. Gachet gekennzeichnet. Sein Gesicht hat den schmerzlichen Ausdruck unserer Zeit. Genau dieser Ausdruck ist durch die Achtung und gebietende Kraft des Malers aufbewahrt worden. Und aus den Schmerzen von einst können die Nachfahren dankbar Linderung auch für eigene Wirren finden. Die Nationalsozialisten witterten in der Glosse eine Verschwörung gegen die Kunstpolitik Hitlers. Der Autor wurde nach Berlin zitiert. Er fuhr zusammen mit Oskar Stark, der damals an der Zeitung die Rolle des internen Zensors versah. Die beiden wurden von Ingemar Berndt, wohl dem rüdesten Burschen im Propagandaministerium, ausgefragt. Er sagte mit Betonung, Sie wissen, dass ich nur auf einen Knopf zu drücken brauche, um Sie einsperren zu lassen. Reifenberg weigerte sich anzugeben, wer ihm vom Verschwinden des Bildes Mitteilung gemacht hatte und begründete das mit der Pflicht des Journalisten zur Verschwiegenheit. 2 Tage später wurde er in Frankfurt verhaftet. Als er erneut die Auskunft verweigerte, teilte man ihm mit, er werde in Schutzhaft genommen. Fürs Erste saß er in einer Zelle in der Hammelsgasse. Mit Hilfe des Chefredakteurs Rudolf Kircher und des Freundes Ernst Benkart, der von einem Diener des Museums die Nachricht von der Entfernung des Bildes hatte, konnte der Fall aufgeklärt und Reifenberg befreit werden. Er hat die Kleider, die er während der Haft trug, nie wieder angezogen. Lang vor diesem Zwischenfall besuchte ich Frankfurt, um mich der Zeitung als Auslandskorrespondentin anzubieten. Die leitenden Herren, die ich als Erste sprach, gaben mir ausweichende Antworten. Nur Reifenberg sagte die Wahrheit. Es ist bezeichnend für die beglückende Wirkung, die er auf die Menschen ausübt, dass ich heiter von dieser ersten Begegnung mit ihm fortging, obwohl ich allen Grund hatte, betrübt zu sein. Statt mich in seinem Redaktionszimmer zu empfangen, hatte Reifenberg mich in einen geräumigen, halbdunklen Saal geführt und einige Läden aufgestoßen, um Licht einzulassen. Dann saßen wir am Ende eines sehr langen grünen Tisches, um den zahlreiche Stühle standen. Es war der Tisch, an dem von alters her die berühmten Redaktionskonferenzen stattfanden. Mit der Atmosphäre dieses Konferenzsaales wollte Reifenberg mir das Prinzip der Zeitung begreiflich machen, keine Frau in den Redaktionsstab aufzunehmen, ein Prinzip, dem er damals voll zustimmte. Ich erwähne das persönliche Erlebnis, weil in dem männlichen Ausschließlichkeitsprinzip eine der Besonderheiten der alten Frankfurter Zeitung lag. Diese Akademie, deren Wandelgänge die langen Flure vor den Redaktionszellen bildeten, war Ort des forschenden Gesprächs, des brillanten Wortgefechts zwischen entgegengesetzten Temperamenten, der gemeinsamen Überlegungen und Beschlüsse unter Männern, die über die sachlichen Anliegen hinaus verbunden waren in gegenseitiger Achtung, in Freundschaft, in Liebe. Das gibt es heute nicht mehr. Was so nur in dieser platonischen Männergesellschaft verwirklicht werden konnte, ist ebenso unwiederbringlich verloren wie die zerstörten Stadtteile in Frankfurt, wie das einst durchsichtig klare Wasser unserer Flüsse, dem Reifenberg nachtrauert. Unwiederbringlich ist ein Wort, das seit den 40er Jahren in seinem Vokabularium häufiger vorkommt. Es erklärt, warum der Mann, den wir in der Jahrhundertmitte kennen, nicht mehr der radikale Geist aus der ersten Nachkriegszeit ist, dass ihm in der zweiten Nachkriegszeit das Hegen und Pflegen und Erhalten zum Anliegen wurde und er das Bewahren für eine ebenso wichtige Tugend der Humanität hält wie das Ändern. Obwohl Reifenberg seit 1939 nicht mehr politisch in Erscheinung trat, sondern unter Chiffre die nachdenklichen, oftmals tröstenden Betrachtungen, Landschaften und Gesichter und in Kriegszeiten schrieb, blieb er die Seele des Hauses, bis der erste Verbotsbefehl Hitlers im Frühjahr 1943 die Redaktion aufschreckte. Mit Hecht und Kircher nahm er im Mai auf einer Reise nach Berlin noch an dem Versuch teil, die Zeitung zu retten. Es gab Verhandlungen durch Dritte mit Goebbels. Der wollte die Zeitung gerne halten. Als Bedingung nannte er, dass die jüdisch versippten Mitarbeiter mit rückwirkender Kraft gekündigt werden müssten. In dieser schutzlosen Lage begann in einer Kette von Wundern die Kraft der Frankfurter Zeitung auf die Männer, die sie täglich gemacht hatten, zurückzustrahlen. Der Major der Wehrmacht, ein Leser der Frankfurter Zeitung, beschloss, Reifenberg, den einstigen Leutnant der Reserve, überhaupt nicht in die Meldelisten einzutragen. Der Pathologe in Freiburg, bei dem sich Reifenberg für eine Arbeit im Rahmen des Roten Kreuzes melden wollte, ein Leser der Frankfurter Zeitung, sagte, gehen Sie doch zu Vogt in den Schwarzwald. Professor Vogt, Leiter des Hirnforschungsinstituts in Neustadt und mit seiner gelehrten französischen Frau ein rabiater Antinazi, stellte die Frage, haben Sie schon naturwissenschaftlich gearbeitet? Auf Reifenbergs Antwort, ich kann logisch denken und habe ein gutes Augengedächtnis, stellte er ihn als Volontär an. Direktor in Freiburg, Leser der Frankfurter Zeitung, ermöglichte dem Sohn Jan, sich an der Universität zu immatrikulieren. Beim alten Vogt, der mit Stolz unter dem Mikroskop die Hirnschnitte vorführte, die er in Moskau an Lenin gemacht hatte, kam Reifenberg in die Welt der exakten, der atheistischen Naturwissenschaften. Er hat mir, der Biologentochter, sein Erstaunen über diese ihm so fremde Geistesart beschrieben, die vermeinte, die Schöpfungsarbeit Gottes selbst vollziehen oder mindestens steuern zu können. Es zeugt für die Vielseitigkeit seines Geistes, dass er sich in der Arbeit mit Vogts Tochter, einer Genetikerin, ausgezeichnet zusammenfand und eine Zeit lang sogar plante, eine Geschichte der Genetik von Mendel bis Morgan zu schreiben. Die Zeit, in der die Leute von der Frankfurter Zeitung, so oft sie zusammentrafen, zweifelnd, hoffnungsvoll, fragend an den Tag dachten, an dem die Zeitung wieder aufgemacht würde, war nicht lang genug, um diese Studie über die Genetik ausreifen zu lassen. Aus den Hoffnungen ist nichts geworden. Die Niederlage, die Besatzungszeit, die Aufteilung des Landes in 4 Zonen fand den Besitz der Frankfurter Sozietätsdruckerei beschlagnahmt, die Angehörigen der Zeitung zerstreut, die Auffassung darüber, wer wert sei, in der neuen Epoche mitzuarbeiten, geteilt. Aus Splittern der alten Zeitung entstanden Neuanfänge. Die Gegenwart in Freiburg, die Wandlung in Heidelberg, die Frankfurter Hefte in Frankfurt, die Schwäbische, die Badische, die Wirtschaftszeitung, zuletzt die Mainzer Allgemeine, aus der die FAZ hervorging. Bei allem Auseinandergehen der Anschauung über das, was in der neuen Lage dem Land fruchten werde, bestand doch Einigkeit darüber, dass allein die Gruppe um Reifenberg und den alten, erblindeten, schriftgewaltigen und kompromisslosen Bernhard Guttmann die Initiative zur Wiedereröffnung ergreifen könne. Nur in der Gegenwart ist noch einmal das alte Redaktionsprinzip der Frankfurter, nämlich die Diskussion inter pares unter Gleichberechtigten, wiederhergestellt worden. Gedruckt wurde nur, was die Zustimmung aller Beteiligten fand. War eine solche Zustimmung nicht zu erreichen, wie etwa bei dem geteilten Urteil über die Proklamation der 18 Atomphysiker, dann wurden beide Auffassungen der Leserschaft vorgelegt. Sie hörten ein Porträt von Benno Reifenberg, geschrieben von der Journalistin Margret Bovary, aus dem Jahr 1962. Benno Reifenberg starb am 9. Februar 1970 in Kronberg am Taunus. Mit ihm ein Blick zurück auf das Medium Zeitung, lange vor der Digitalisierung. Das waren unsere Archivschätze heute. Die Erzählung von Benno Reifenberg können Sie auch in der ARD-Audiothek hören. In der Rubrik HR Retro. Mein Name ist Christiane Kreiner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.